Steve Lacy mit Labyrinth. Wir befinden uns große Bergstraße Nummer 250. Nochmal ein Stift, ein Bethaus und jüdisches Altersheim, das später genutzt wurde, auch als Judenhaus. Ein Judenhaus, in dem viele enteignete jüdische Familien untergebracht wurden, auf engstem Raum, oft 20 Personen und mehr in einem Zimmer, so lange, bis weiter entschieden wurde, wann sie abgeholt wurden und wie das Prozedere dann so vonstatten ging. So muss man sich das aber vorstellen. Und davon gab es eben in der Großen Bergstraße einmal Nummer 108, dann Ecke Blücherstraße, gab es drei Judenhäuser, die in die Blücherstraße hineingingen. Dann gab es noch Königstraße, also noch an verschiedenen anderen Orten in Altona, solche Sammelpunkte, wo man Juden so lange, bis sie deportiert wurden, zusammen gefercht hatte, um eben auch ihre Wohnung weiterzugeben an arische Familien, die Wohnraum benötigten. Also das war eigentlich der Hintergrund des Ganzen. Das war an der Ecke Schillerstraße, Große Bergstraße, wo dieses Geschäft 100 Mark, was vielleicht viele kennen, jetzt noch existiert. Das wird sich ja nun hier auch alles bald verändern. Ich gehe mal weiter, Große Bergstraße, weiter in westliche Richtung. Große Bergstraße Nummer 253 war die Firma Böttcher mit Pelzmoden. Gabriel, ein Schuhmacher. Große Bergstraße Nummer 259 war Prange, Radio. Große Bergstraße Nummer 266, ein Handelshof, das war das Amt für Beamte des NSDAP-Reichsbundes. Stadtkreis Altona, Teil der Gemeindeverwaltung. Das Gebäude war lange das Altonaer Finanzamt und steht seit einigen Jahren leer. Also wir wissen nicht, was jetzt heute damit geschieht, aber nur so kann man sich das so vorstellen. Hier endet mein Rundgang, Große Bergstraße. Wir sind jetzt an der Ecke Max-Bauer-Allee und sehen auf den Bahnhof. Diese Läden gab es 1938. Und ich habe mir dazu einige Gedanken gemacht. Nachbarschaft in der Großen Bergstraße 1938-2008. Die Einhorn-Apotheke gab es damals auch schon und den Berufsbekleidungsladen. Kröger mit Wein und Süßigkeiten, das Reformhaus. Was ist aus Wollmeier geworden? Wer wohnte im Judenhaus Nummer 110? Wo sind die Leute der koscheren Schlachterei abgeblieben? Das Geschäft Steinberg, Ecke Unzerstraße, das Schuhgeschäft Rosenthaler, Möbelhaus Schreiber, Bettenhaus Simon Strüher, die Leute aus dem jüdischen Stift 210. Was ist ein Ehrenarier? Wo war hier die Freimaurerloge und das Theater und das Kino? Wo sind die 90-Jährigen, die uns erzählen könnten? Wo ist der Obersturmbannführer Hubert Frichter abgeblieben, der an der Großen Bergstraße 130b wohnte? Was waren das für Leute, die im ehemaligen Finanzamt die Beamtenversicherung der NSDAP bearbeiteten? Wo sind die mittags zu essen gegangen? Wo nehmen wir heute einen Imbiss ein? Wo sind die Leute geblieben, die im Frappant gearbeitet haben? Wer wohnt hier jetzt in der Großen Bergstraße? Was hat ihn hierher verschlagen? Wie ist die Geschichte der türkischen Gemüseläden? Warum fährt der Bus hier und warum stehen hier so ungemütliche Bänke zu nah an der Bustrasse? Warum steht auf dem Goetheplatz ein Toilettenhäuschen in der Mitte und kein Springbrunnen? Und diese Fragen kann man natürlich noch ewig weiterführen. Bei meinem Rundgang 2008 hatte ich zur Begegnung eingeladen und die Leute, die Teilnehmer haben dann in ihrer Sprache das Wort Begegnung auf die Fensterscheiben geschrieben. Hebräisch, Polnisch, Türkisch, Russisch, Iranisch, Italienisch, Indisch, Kurdisch, Afrikanisch, Spanisch, Portugiesisch, Englisch und so fort. In der Zeittafel zur Großen Bergstraße von Wolfgang Vacano, Stadtarchiv Altona im Altonaer Museum, heißt es: 1937 verlor Altona für viele Bewohner der Großen Bergstraße überraschend seine Selbstständigkeit als Stadt und war nach einer Übergangszeit ab 38 nur noch ein Stadtteil von Hamburg. Viele Anwohner hatten diese Nachricht erst aus dem Radio erfahren. Das ist ein Beitrag also über 1938. Am 28. Oktober 1938 wurden 700 Juden polnischer Herkunft aus ihren Altonaer Wohnungen geholt und mit Lastwagen unter anderem durch die Große Bergstraße zur Deportation zum Altonaer Bahnhof gebracht. Ab September 1939 litten Bewohner unter dem Zweiten Weltkrieg. Das war nochmals die Flesi. Der Rundgang ist beendet. Ich möchte jetzt noch so einige Texte zum Abschluss hier vortragen. Das ist aus dem Buch von Saul Friedländer, aus Kitsch und Tod. Am 4. Oktober 1943 hält Heinrich Himmler vor den in Posen versammelten SS-Generälen eine Rede. Himmler spricht von der Ausrottung des jüdischen Volkes und deutet die fürchterlichen Schwierigkeiten an, die ein solches Unterfangen bereitet. Von euch werden die meisten wissen, was es heißt, wenn 100 Leichen beisammen liegen, wenn 500 da liegen oder wenn 1000 da liegen. Dies durchgehalten zu haben und dabei, abgesehen von den Ausnahmen menschlicher Schwächen, anständig geblieben zu sein, das hat uns hart gemacht. Dies ist ein niemals geschriebenes und niemals zuschreibendes Ruhmesblatt unserer Geschichte. Und nun das Wesentliche. Die Reichtümer, die sie hatten, haben wir ihnen abgenommen. Ich habe einen strikten Befehl gegeben, den SS-Obergruppenführer Pohl durchgeführt hat, dass diese Reichtümer selbstverständlich restlos an das Reich abgeführt wurden. Wir haben uns nichts davon genommen. Einzelne, die sich verfehlt haben, werden gemäß einem von mir zu Anfang gegebenen Befehl bestraft, der androhte, wer sich auch nur eine Mark davon nimmt, der ist des Todes. Eine Anzahl SS-Männer, es sind nicht sehr viele, haben sich dagegen verfehlt und sie werden des Todes sein, gnadenlos. Wir hatten das moralische Recht. Wir hatten die Pflicht gegenüber unserem Volk, dieses Volk, das uns umbringen wollte, umzubringen. Wir haben aber nicht das Recht, uns auch nur mit einem Pelz, mit einer Uhr, mit einer Mark oder mit einer Zigarette oder mit auch sonst etwas zu bereichern. Wir wollen nicht am Schluss, wenn wir einen Bacillus ausrotten, an den Bazillen krank werden und sterben. Ich werde niemals zusehen, dass hier auch nur eine kleine Fäulnisstelle entsteht oder sich festsetzt. Wo sie sich bilden sollte, werden wir sie gemeinsam ausbrennen. Insgesamt aber können wir sagen, dass wir diese schwerste Aufgabe in Liebe zu unserem Volk erfüllt haben. Und wir haben keinen Schaden an unserem Inneren, in unserer Seele, in unserem Charakter davon genommen. Das war also die Rede 1943 von Heinrich Himmler. Jetzt möchte ich zum Abschluss Ihnen noch ein Musikstück vorspielen, und zwar von Felix Mendelssohn Bartholdy, der 1809 in Hamburg geboren wurde. Er wurde Zielscheibe antisemitischer Hetze. Richard Wagner schrieb ein Pamphlet, das Judentum in der Musik, das zu einer Missachtung des Werkes von Mendelssohn Bartholdy führte. Im Dritten Reich wurden Aufführungen der Werke Mendelssohn Bartholdys komplett unterbunden. Und daher hier also das E-Moll-Konzert Opus 64 für Violine und Orchester, gespielt von Isaac Stern. Violine und Philadelphia Orchester von Mendelssohn Bartholdy. Thank you. Klingt heute am 9. November das Nachmittagsmagazin für subversive Unternehmungen aus. Judith Hamann war zu Gast und hat vorgestellt ihren Stadtteil-Rundgang zu den Städten des 9. November 1938. Und Judith, vielleicht eine Schlussbemerkung zu dir. 2008 hattest du versucht, diesen Rundgang in das offizielle Gedenkprogramm aufnehmen zu lassen und hast dort dann die von dir so im Text erwähnte Ablehnung erhalten. Wie hat das konkret ausgesehen damals? Ja, ich habe vorher sehr recherchiert. Dadurch, dass ich an diesem Standort so lange war, mir überlegt, Gott, wie war das eigentlich während des Krieges? Was ist hier eigentlich abgelaufen? Sophie Rabbiner, jüdisches Viertel, was weiß ich. Und habe dann diese Dinge zusammengetragen und war ganz erschüttert und dachte, mein Gott, wo sind denn diese Leute alle abgeblieben? und dachte, das könnte man ja wirklich in einem Rundgang verbinden mit der offiziellen Gedenkfeier vom Stadtteil. Und habe das beim Kulturausschuss vorgetragen. Alle Parteimitglieder waren da, viele Beisitzer. Und eigentlich war nur jemand, ein Mensch aus dem Archiv hat gesagt, oh ja, das wäre ja eine gute Idee. Also auch an den Ort der Tat direkt zu schreiten und das als Gedenkfeier mit einzubeziehen. Das stieß aber auf ganz große Ablehnung bei der CDU. SPD und Grüne haben sich da auch sehr bedeckt gehalten. Und ich wurde, obwohl ich dieses ganze Konzept sehr ausführlich vorgetragen hatte und die mich auch sehr kannten, weil die Kanzelreden in der Großen Bergstraße durch die Hochsitze ja nun auch sehr bemerkt wurden und ich schon auch die Vorstellung hatte, man könnte die Hochsitze sozusagen als Symbol für demokratische Belange stehen lassen, um da weiterhin sich auszutauschen, wurde das also absolut abgelehnt. Aber ich denke mal, die haben vielleicht schon ganz andere Pläne gehabt mit der Großen Bergstraße und insofern möglichst vermeiden wollen, dass da noch irgendetwas Aufmerksamkeit erregt. Mit welchen Worten erfolgte die Ablehnung der Aufnahme in das offizielle Gedenkprogramm? Also da wurde eigentlich, nein, das wird zu viel. Also wir haben unsere Einladung und da spricht der Bezirksamtsleiter und dann gibt's ein bisschen Musik und dann kommen Schüler aus einer Schule, die tragen auch ein paar Namen vor und damit haben wir eigentlich dem Gedenken Genüge getan. Vor der Skulptur von Sole Witt, wo man auch sagen muss, Sole Witt hat das gestiftet. Das hat nicht diese Stadt gekauft, sondern er hat es von sich aus übergeben. Und dieses ist ein ganz besonderes Denkmal, was ich auch schon sehr schön finde, wo man sieht, dass Wilhelm I. die Skulptur nämlich da drauf steht auf dem schwarzen Klotz. Also praktisch die Mehrheit der Juden, die da symbolisch enthalten ist, wird eigentlich zertreten. Diesen Ort hatten sie schon entschieden. Die Herrschaften saßen herum bei dem Gedenken und dann war es beendet. Keiner von diesen Leuten ist dann bei meinem Rundgang dabei gewesen. Also ich war trotzdem überrascht, es waren glaube ich 50, 60 Leute da von der Uni und überall und es war ein sehr anregender Nachmittag und es sind auch Arbeitsgruppen daraus entstanden. Also es war eine sehr gute Sache, dass ich das so gemacht habe. Dann auch noch Filme gezeigt und am Abend, also es ging sehr lange und Leute kamen rein. Wie sieht denn ein Jude aus? Also es waren interessante Fragen, die dann miteinander da dann an dem Tage erörtert wurden. Naja, jetzt haben wir den 73. Tag des Gedenkens und da passiert wahrscheinlich auch nicht mehr so viel. Judith Herrmann war heute zu Gast hier im FSK mit dem Rundgang in Altona. Da besteht die Möglichkeit, Verbindung aufzunehmen über das FSK. Wenn Nachfragen sind oder auch Fragen, die vielleicht sich mit der weiteren Erforschung beschäftigen, das kann über das FSK geschehen. Wir werden die Sendung auch nochmal im Internet hörbar machen und dann erschließen sich vielleicht auch noch weitere Details. Judith ist auch über die Website hierunddade. Erreichbar und die Arbeiten sind dort einsehbar.